Kundgabe 6002. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.07.1954. Wille des Menschen bestimmt den Grad der Wahrheit. Alles, was euch unannehmbar erscheint, was ihr bezweifelt oder nicht recht verstehen könnet, das leget mir zur Beantwortung, zur Lösung vor, und es wird Licht werden in euch. Das sage ich zu denen, die ernsthaft die Wahrheit suchen, die sie verbreiten wollen und ihres Lehramtes, also Recht walten, die sich verantwortlich fühlen für das Lehrgut, das sie weitergeben. Ihr brauchet nicht zu fürchten, unaufgeklärt zu bleiben. Ihr könnet euch aber nicht die Aufklärung verstandesmäßig verschaffen und auch nicht entgegennehmen von dort, wo wieder nur der Verstand tätig war, nicht aber der Urquell der Wahrheit darum angegangen wurde. Am Urquell aber könnet ihr das Wissen schöpfen, und es wird, weil klar und rein, euch auch erquicken. Solange ihr Menschen diese Wahrheit nicht erfasst habt, seid ihr auch nicht geschützt vor irrigem Gedankengut. Ihr wandelt dann auf einer Eisdecke, die jederzeit einbrechen kann. Es fehlt euch die Stütze der inneren Überzeugung, und ihr werdet suchend sein und bleiben und doch nicht die Wahrheit finden können. Ihr müsstet aber auch verstehen, dass darum viel Irrtum in die Welt kommen konnte, weil ich des Menschen Willen nicht beschneide, der also seinem Willen gemäß auch die reinste Wahrheit verdrehen oder verunstalten kann. Dass also der Wille des Menschen bestimmend ist, ob er in der Wahrheit wandelt oder im Irrtum, in verkehrtem Denken, dahingeht. Und darum ist es falsch zu sagen, dass eine Lehre, eine Überlieferung, sich rein erhalten muss, weil ich darüber wache. Wohl sorge ich immer wieder dafür, dass die reine Wahrheit zur Erde geleitet wird. Wohl sichere ich jedem Menschen das rechte Denken, das rechte Verständnis für die Wahrheit zu, der sich an mich selbst wendet und mich um Erleuchtung des Geistes bittet. Doch was ihr Menschen dann wieder mit diesem Geistesgut macht, das ist euer freier Wille. Ihr könnet es wohl in Reinheit erhalten, so ihr guten Willens seid. Ihr könnet es aber auch sehr leicht verunstalten, ohne daran gehindert zu werden, ansonsten euer Wille unfrei wäre. Ihr könnet, so ihr mein Wort ausleget, auch diesem meinem Wort einen anderen Sinn geben und werdet nicht von mir gehindert. Und so auch ist meine reine Lehre im Laufe der Zeit arg verunstaltet worden, weil der Geber der Lehre, der Geber der Wahrheit, außer Acht gelassen wurde, weil mein Geist nicht wirken konnte, der allein die reine Wahrheit sichert. Und darum ist es nötig, dass immer wieder von oben Aufklärung kommt, dass mein Wort immer wieder in aller Reinheit zur Erde geleitet wird, dass der Irrtum aufgedeckt und das Wirken des Geistes offenbar werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen in Ewigkeit. Mein Wort, nicht das durch Menschen verbildete Wort. Und darum spreche ich immer wieder zu den Menschen, zu denen, die in mir den Urquell der Wahrheit erkennen und zu mir kommen, um zu schöpfen aus dem Born des Lebens. Wer den Weg direkt zu mir geht, der wird auch von mir direkt empfangen können. Und was von mir seinen Ausgang hat, das ist wahrlich gut und rein und wird euch Segen bringen. Keinem Menschen verschließet sich dieser Quell. Doch ihr müsset selbst zu ihm kommen. Es muss euch das Verlangen nach dem Lebenswasser, nach der reinen Wahrheit zu mir hindrängen, auf das ich euch nun laben kann mit einer unvergleichlichen Gabe, mit meinem Wort, das meiner Liebe Ausstrahlung ist und jeden berührt, der sich mir verlangend nähert. Amen.